I am going to talk about a subject that I really like. Ich werde über ein Thema sprechen, das ich wirklich mag. Is discipleship and spiritual parenthood, does it fit in the new covenant? Passen Jüngerschaft und geistliche Elternschaft in den neuen Bund? Well, first of all, let's define discipleship. Lass uns zuerst Jüngerschaft definieren. Jesus said to the 11. Jesus sagte zu den 11. Go into all the world and preach the gospel. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Make disciples of all nations. Macht zu Jüngern alle Nationen. What I find very interesting is this. Was ich sehr interessant finde ist, that people, churches, pastors, dass Menschen, Gemeinden, Pastoren, who really have a focus on discipleship, they use this scripture. Die sehr auf Jüngerschaft fokussiert sind, diese Bibelstelle nutzen. For me, this is a problem, and I tell you why. Das ist ein Problem für mich, und ich sag dir warum. Because number one, Jesus never said this to anybody, but specifically to the 11. Denn erstens sagt Jesus das zu niemandem außer gezielt zu den 11. So I don't think this applies to the general Christian or to the church. Daher glaube ich, das gilt nicht für Christen allgemein oder die Gemeinde. Because if you look at Matthew 28, the Bible specifically says they came to the mountain where Jesus told them to go to meet him. In Matthäus 28 heißt es, sie kamen zu dem Berg, wo Jesus ihnen gesagt hat, dass sie ihn dort treffen sollten. So why did Jesus not call all of his disciples? He had 120 in the upper room. Also warum hat Jesus nicht alle 120 dahin gerufen? Im Obergemacht hat er ja 120. He said this very specifically to only 11 apostles. Er sagte es gezielt nur zu 11 Aposteln. Secondly, he never told them to have a discipleship program. Zweitens sagt er ihnen nie, sie sollen ein Jüngerschaftsprogramm haben. In fact, he said, make disciples of all nations. Vielmehr sagt er ihnen, macht zu Jüngern alle Nationen. And then he told them how to do that. Und dann sagt er, wie sie das machen sollen. Teach them to keep everything that I taught you. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. So 3.5 years, Jesus personally, physically walked with his 12. 3.5 Jahre war Jesus also lebhaftig mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Taught them many things. Und lehrte sie viele Dinge. One of the 12 killed himself. Einer der 12 brachte sich um. So the 11 that were left, Jesus had a private conversation with them. Und mit den 11 übrigen hatte Jesus ein privates Gespräch. For me, this is not enough biblical basis to have a discipleship program in a church. Das ist für mich nicht genug biblische Grundlage für Jüngerschaftsprogramme in den Gemeinden. Then the way most discipleship programs that I've seen work. Zudem waren die meisten Jüngerschaftsprogramme, die ich gesehen habe, folgendermaßen. That I'm the one who disciples you, which means this. Ich bin der, der dich jüngert. Das heißt, you can't make decisions anymore unless I authorize them. Du darfst keine Entscheidungen mehr treffen, wenn ich sie nicht genehmige. You always give account to me of your life. Du gibst immer mir Rechenschaft über dein Leben. This is a very complicated thing because Jesus, the Bible says that we have to give account to Jesus of our lives. Das ist sehr schwierig, denn die Bibel sagt, dass wir Jesus Rechenschaft geben sollen. We have to be disciples of Jesus, never of people. Wir müssen Jünger sein von Jesus, niemals von Menschen. So the way that discipleship is practiced in most places, I personally don't believe it fits in the new covenant. Wie Jüngerschaft also vielerorts praktiziert wird, passt für mich nicht in den neuen Bund. Think what Jesus, what the Bible talks about the new covenant. Denk nach, was die Bibel über den neuen Bund sagt. It says that God will put His laws in our hearts and our minds. Da steht, Gott wird sein Gesetz in unsere Herzen und unseren Geist schreiben. It clearly tells us that we are guided internally by the Spirit of God. Das heißt ganz klar, dass wir innerlich durch den Geist Gottes geleitet werden. Not externally by a person who disciples. Nicht äußerlich von einer Person, die uns jüngert. So for me, it just doesn't fit in the new covenant. Und für mich passt es einfach nicht in den neuen Bund. But what about spiritual fatherhood? Aber was ist denn mit geistlicher Vaterschaft? I don't think there was ever a greater preacher of the new covenant than the apostle Paul. Ich glaube, es gibt nie einen größeren Prediger des neuen Bundes als den Apostel Paulus. And the apostle Paul said this. Und Paulus sagt folgendes. He said there are many teachers but few fathers. Es gibt viele Lehrer, aber wenige Väter. Paul called himself a true spiritual father. Paulus bezeichnete sich selbst einen echten geistlichen Vater. Paul called Timothy and Titus his true sons in the Lord. Paulus nannte Timotheus und Titus seine wahren Söhne im Herrn. So obviously we see that in the new covenant there is a spiritual fatherhood. Offensichtlich gibt es im neuen Bund also eine geistliche Vaterschaft. But the big question again is how do we practice it? How do we apply it? Aber die große Frage ist wieder, wie wir das praktizieren und anwenden. You see, Debbie and me, we practice spiritual parenthood. Debbie und ich üben geistliche Elternschaft aus. It's something actually I never thought about doing. Ehrlich gesagt, habe ich nie überlegt, das zu tun. It all started the journey in my heart by one of the Kansas City prophets. Dieser Weg begann in meinem Herzen, als einer der Kansas City Propheten über mir weissagte. Maybe that doesn't mean anything to you, but in the 80s there was a powerful movement of some of the greatest prophets in America gathering in Kansas City. Das sagt dir vielleicht nichts, aber in den 80ern gab es eine kraftvolle Bewegung einer der kraftvollsten Propheten in Amerika, die sich in Kansas City versammelten. And the prophet who was the leader of all these prophets, he prophesied over me that I would be a spiritual father. Und der Leiter über all diese Propheten war es, der über mir weissagte, dass ich ein geistlicher Vater sein würde. So this began to open my heart to even consider it. Das öffnete mein Herz dafür, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. So this is how my journey started. So fing also meine Reise an. So as the Lord has allowed me to be a spiritual father and Debbie a spiritual mother to people. Da Gott mir erlaubte, ein geistlicher Vater und Debbie eine geistliche Mutter für Menschen zu sein. Of course, it's so important to fit into the new covenant. Es ist natürlich so wichtig, dass es in dem neuen Bund passt. So first of all. Also erstens. In the new covenant there is no control, but there is freedom. Im neuen Bund gibt es keine Kontrolle, sondern Freiheit. So anybody who practices spiritual fatherhood has to bring his children into freedom. Jeder also, der geistliche Vaterschaft ausübt, muss seine Kinder in die Freiheit bringen. Because the Spirit of God has brought us into freedom. Denn der Geist Gottes hat uns in die Freiheit geführt. That's the first thing to understand. Das muss man zuallererst verstehen. Anybody who says I'm your spiritual father, your spiritual mother, but you have to do what I tell you, that's not true spiritual fatherhood. Jeder, der sagt, ich bin dein geistlicher Vater, deine geistliche Mutter, aber du musst tun, was ich dir sage, das ist keine echte geistliche Vaterschaft. A true spiritual father in the new covenant has this goal. Ein echter geistlicher Vater in dem neuen Bund hat dieses Ziel. Bring my children to freedom and to maturity. Meine Kinder in die Reife und in die Freiheit zu bringen. That they will become so free. Damit sie so frei werden. So they can walk into the freedom of Christ and make mature decisions without even needing to ask me anything. Dass sie in der Freiheit Christi leben und reife Entscheidungen treffen können und mich überhaupt nicht zu fragen brauchen. That's the first and so important key. Das ist der erste, aber sehr wichtige Schlüssel. But then it goes much further. Aber es geht noch viel weiter. And here is how we need to understand. Und wir müssen verstehen. A true spiritual father or true spiritual mother. Dass ein echter geistlicher Vater oder geistliche Mutter always have the deep desire that their children go beyond where they have gone. Immer das Bestreben haben, dass ihre Kinder darüber hinausgehen, wo sie waren. So here's what I tell people. Darum sage ich den Leuten. The people that I father. Wo ich Vater bin. I said, I want my ceiling to be your floor. Ich möchte, dass meine Obergrenze deine Untergrenze ist. So everything that I've reached in God, you need to start and go much further. Auf allem, was ich in Gott ergriffen habe, sollst du aufbauen und viel weiter gehen. That's how Paul treated his spiritual children. So ist Paulus mit seinen geistlichen Kindern umgegangen. He gave them instruction out of his wisdom and experience with God, but he never manipulated or controlled. Aus seiner Weisheit und Erfahrung mit Gott gab er ihnen Anleitung, aber er manipulierte oder kontrollierte sie nie. But there is another step. Aber da ist ein weiterer Schritt. Which is a Bible verse I love to quote to my spiritual children. Das ist ein Bibelvers, den ich meinen geistlichen Kindern so gern zitiere. And it's this. Folgende. Paul said to the Corinthians. Paulus sagte zu den Korinthern. It is not right for the children to save up for the parents, but the parents for the children. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern der Kinder. So a lot of the discipleship and spiritual parenting that I've seen is opposite of what I believe in the new covenant. Vieles an Jüngerschaft und geistlicher Elternschaft, was ich gesehen habe, ist entgegengesetzt zu dem, was ich im neuen Bund glaube. It's like this. Es ist so. The one I disciple has to serve me. Den ich jüngere, muss mir dienen. Sometimes we even throw in this so unbiblically wrong phrase. Manchmal bringen wir sogar diesen total unbiblischen falschen Satz. As they serve me faithfully, they get my anointing. Wenn sie mir treu dienen, werden sie meine Salbung erhalten. And we use some old covenant Bible verses. Und wir nutzen einige alte Bund-Bibelverse. This has nothing to do with true parenting in the new covenant. Das hat nichts mit echter Elternschaft im neuen Bund zu tun. So here's what I teach my children. Ich lehre also meinen Kindern Folgendes. Listen, the Bible teaches that the parents save up for the children, not the children for the parents. Hör zu, die Bibel sagt, dass die Eltern für die Kinder aufkommen, nicht die Kinder für die Eltern. So you are not here to serve me in my ministry, but I'm here to serve you. Du bist also nicht hier, um mir und meinen Dienst zu dienen, sondern ich bin hier, um dir zu dienen. So true spiritual parents actually become the servants of the spiritual children. And this is beautiful. Echte geistliche Eltern werden tatsächlich Diener ihrer geistlichen Kinder, und das ist wunderschön. You know, whenever I see my spiritual children grow and exceed and do great, my heart is so excited. Immer wenn ich sehe, wie meine geistlichen Kinder wachsen, über sich hinausgehen und es toll machen, ist mein Herz so begeistert. Aber da ist noch etwas. Parents honor the children as much as children honor the parents. Eltern ehren ihre Kinder genauso wie Kinder ihre Eltern ehren. See, we don't have this hierarchy. Wir haben nicht diese Hierarchie. Honor up. Nach oben hin zu ehren. Believe that what Peter says in 1 Peter 2:17. Wir glauben, was Petrus in 1. Petrus 2:17 sagt. Honor all men. Ehrt jeden Mann. For instance, Matthäus. Zum Beispiel Matthäus. He's a great son of mine. Er ist ein großartiger Sohn von mir. There are several issues that the Bible is not 100% clear upon. Es gibt einige Fragen, wo die Bibel nicht hundertprozentig eindeutig ist. Matthäus and I don't agree on. Und in denen Matthäus und ich nicht übereinstimmen. Listen to this beautiful way. Aber hört euch diesen schönen Weg an. Any place that I am, überall wo ich bin, where I share what I believe on this certain subject, und wo ich sage, was ich zu diesem bestimmten Thema glaube, I give Matthäus the freedom to share how he understands this, even if it's different to what I understand. Gebe ich Matthäus die Freiheit zu sagen, wie er es versteht, selbst wenn das anders ist als mein Verständnis. Das ist die Elternschaft im neuen Bund. Die meisten Eltern und Jüngerschaft, die ich sehe, ist genau das Gegenteil. Widersprich bloß nicht deinen Leiter, das ist nicht ehrend. Nein, das ist Kontrollieren und Manipulation. Glaube ich an geistliche Elternschaft im neuen Bund? Ja. But it has a completely different dynamic. Aber es hat eine völlig andere Dynamik. Then lastly, und letztens, true spiritual fathering in the new covenant, echte geistliche Vaterschaft im neuen Bund, will never connect the spiritual children in a codependent relationship to you. Wird niemals die geistlichen Kinder in einer co-abhängigen Beziehung an dich binden. But there will be interdependent. Sondern es wird eine Wechselbeziehung sein. I need them, they need we need one another because we're part of the same body. Ich brauche sie, sie brauchen mich, wir brauchen einander, denn wir sind Teil desselben Leibes. Interdependence in the body of Christ is healthy. Codependence is unhealthy. Gegenseitige Abhängigkeit ist im Leib Christi gesund. Co-Abhängigkeit ist ungesund. And above all things, und über all dem, I will always understand, werde ich immer verstehen, that all fatherhood comes from the only true father. Dass alle Vaterschaft von dem einzigen wahren Vater kommt. Since all fatherhood comes from the only true father, da alle Vaterschaft vom einzigen wahren Vater kommt, what does that mean? Was heißt das dann? That means I'm also a spiritual son of my Father in heaven. Es bedeutet, dass ich auch ein geistliches Kind meines Vaters im Himmel bin. And they need to be connected to the Father in heaven more than to any human being. Und dass sie mehr mit dem Vater im Himmel verbunden sein müssen als mit irgendeinem Menschen. My desire will be that the spiritual sons become mature sons by be connected to the Father in heaven. Mein Bestreben wird es also sein, dass die geistlichen Söhne reife Söhne werden, indem sie mit dem Vater im Himmel verbunden sind. Deshalb schiebe ich sie hin zu ihrem wahren Vater. I love them, I serve them, I pray for them. Ich liebe sie, ich diene ihnen, ich bete für sie. I care about them, I give them freedom. Ich kümmere mich um sie, ich gebe ihnen Freiheit. At the end of the day, all of us have one true father. Aber am Ende des Tages haben wir alle einen wahren Vater. He's our true father in heaven. Unser rechtmäßiger Vater im Himmel. All the fatherhood on this world has started. Bei ihm hat alle Vaterschaft dieser Welt angefangen. And the closer we all can be connected to this true father, the healthier our relationships will be. Und je enger wir mit diesem echten Vater verbunden sind, umso gesünder werden unsere Beziehungen sein. Do you know? Wisst ihr? It is such an incredible joy to work with spiritual children. Es ist so eine unfassbare Freude, mit geistlichen Kindern zu arbeiten. Attitude of true new covenant spiritual fathering. Mit dieser Haltung echter neubündlicher Elternschaft. Because I don't need them to use them. Denn ich brauche sie nicht, um sie zu benutzen. I need to love them and make sure they fulfill what the Father. Ich soll sie lieben und darauf achten, dass sie erfüllen, was der Vater im Himmel für sie hat. The first person that ever has become spiritual children to us were Reini and Esti in Poland. Unsere ersten geistlichen Kinder waren Reini und Esti in Polen. We have an amazing, open, honest, heart-to-heart relationship. Wir haben eine wundervolle, offene, ehrliche Herz-zu-Herz-Beziehung. To see what God is doing through their lives brings nothing but joy to my heart. Zu sehen, was Gott durch ihr Leben tut, ist so eine Freude für mein Herz. But you know what? We can sit and talk about anything. Wisst ihr, wir können über alles reden. Like true father and true son and daughter. Wie echter Vater und echter Sohn und Tochter. And I never, never, never make them dependent on me. Und ich mache sie niemals abhängig von mir. And here's one of the problems. Eines der Probleme ist, look, there are people who've been Christians for 20 years. Dass es Leute gibt, die seit über 20 Jahren Christen sind. And they're dependent on human person, not on God. Und abhängig sind von Menschen und nicht von Gott. You imagine, stell dir vor, if your parents keep you dependent on you, even though you are long an adult, have your own family, that's really sad. Deine Eltern halten dich in Abhängigkeit, trotz dass du längst erwachsen bist und deine eigene Familie hast. So was ist traurig. Parents who carry the heart of God want their children to be free. Eltern mit dem Herz Gottes wollen, dass ihre Kinder frei sind. Christ came to give freedom. Denn Christus kam, um Freiheit zu geben. We'll talk about something else next time. Nächstes Mal reden wir über etwas anderes.